D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen. Hallo bei Eine Stunde Netz basteln. Heute wieder live aus dem Radiobüro. Mein Name ist Moritz Metz und ich begrüße euch zu einer Sendung, in der es um Plastikkisten geht. Mach mal ein Geräusch damit. Das ist mein Gast, Roman Löser, eigentlich Künstler, aber er ist Experte und quasi Lobbyist für die gemeine Euro-Plastikkiste. Von denen haben wir hier im Radiobüro ungefähr 20 Stück aufgebaut. Hallo, Roman. Ein sehr lukratives Geschäft, die Euro-Behälterkisten. Ja, da können wir gleich noch mehr darüber reden. Roman, du bist quasi Künstler, du bist Stipendiat der NAFEG-Stiftung und du arbeitest sehr viel mit Plastikkisten und wir wollen heute daraus was bauen aus diesen Dingern, die Bäckerkisten, Kleinladungsträger, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter oder auch Euronorm-Box heißen. Von den Kisten haben wir viele da und gleich bauen wir daraus ein Regal. Viel Spaß in der kommenden Stunde, wünscht euch Moritz Metz. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Metz basteln, soweit kommt's noch. Am Mittwoch, den 5. November 2014. Hallo nochmal, schön, dass ihr zuhört. Wir senden heute live aus dem Radiobüro und das hat sich heute entwickelt zu einem riesigen Plastikkistenmecker. Ihr könnt Fotos sehen davon, wie es bei uns hier aussieht im Studio auf dieradiowissen.de und dann durchhangeln zu Eine Stunde Netz basteln oder auch einfach auf netzbasteln.de. Da ist dann auch gleich der Link zur Unterseite mit den vielen Fotos. Und ihr könnt uns auch schreiben auf Facebook oder auf Twitter. Hallo Romain nochmal. Hallo, hallo. Hallo. Du bist quasi eigentlich Künstler, Maler. Ich habe dich kennengelernt als Maler, aber jetzt plötzlich machst du wahnsinnig viel mit Plastikkisten oder machst du das schon länger? Ich mache das jetzt schon ein bisschen länger, aber jetzt auch noch nicht so lange, weil ich bin ja auch noch nicht so alt. Ja. Na klar, aber die Plastikkisten haben es dir trotzdem angetan. Ich habe dich heute in deinem Atelier besucht, dazu kommen wir gleich noch. Und du hast da richtig viele Plastikkisten stehen und die sind eigentlich alle ein bestimmtes Format, nämlich dieses 60x40x32. Nö, die können auch die unterschiedliche Höhen haben. Die gibt es auch ganz flach, ne? Die gibt es ja auch irgendwie nur so. Stimmt, halt so diese Bäckerkisten, die schmaleren, wo dann nur die Croissants drin liegen oder so, dass die auch nicht zerdetschen. Auch noch schmal, es gibt ja auch nur in 3 cm Höhe für so Elektronik. Okay, alles klar. Man merkt auf jeden Fall, die haben es diese Kisten angetan. Wie hat es angefangen und warum? Das kam über Nacht. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, ich habe mal auf einer Müllhalde, das war tatsächlich so eine Müllhalde, eine Menge von diesen Kisten gefunden. Und da habe ich natürlich erstmal ein paar mitgenommen, um mein Atelier aufzuräumen. Die waren auch sehr dreckig. Viele habe ich jetzt auch schon wieder davon entsorgt. Ich weiß gar nicht, ob das Sondermüll ist eigentlich. Naja, das ist ja eigentlich erstmal Plastik. Kann man wahrscheinlich ganz gut recyceln. Das ist ja wahrscheinlich auch recyceltes Plastik. Also halt diese ganz normalen Gitterkisten, von denen bei uns im Büro 16 Stück stehen. Gestern habe ich einen Anhänger ausgeliehen und die abgeholt in einer Lagerhalle in Berlin-Lichtenberg bei Philipp. Das sind nämlich die Kisten, die früher mal auf der Republika-Netzkonferenz massenweise rumstanden, zu Tausenden. Und 16 Stück davon habe ich dann zumindest abgeholt und das war ungefähr so. Mittwochabend 10 Uhr. Irgendwo in einem Industriegebiet in Berlin. Wir haben gerade mit einem Anhänger die vielen Kisten abgeholt bei Philipp. Du verwaltest hier das Lager. Wie viele sind da in dem Lager drin? Tausende, oder? Von den weißen Kisten müssten wir jetzt noch um die 1500 Stück hier haben. Die waren mal bei der Netzkonferenz Republika. Für was habt ihr die da alles verwendet? Ach, für alles Mögliche. Das waren Transportkisten für uns. Vor allen Dingen war es aber Möbel, als Möbular genutzt, wie zum Beispiel als Tisch, als Stuhl, als Sitzmöglichkeit für die Besucher. Wir haben es gab in der großen Mainhalle diesen Affenhügel, der war komplett aus den Kisten gebaut. Bei was gehen die kaputt, deiner Erfahrung nach? Bei was die kaputt gehen? Na, wir haben es jetzt noch nicht so belastet, dass sie zusammengebrochen sind, aber sie sind relativ stabil und sehr belastbar. Wenn man die jetzt so seitlich nimmt für ein Regal, dann dehnen die sich ein bisschen leichter. Die sind schon eher so für Stapelung nach oben belastbar, oder? Für Stapelung nach oben, man kann sie seitlich belasten und zwar haben wir dann auch entsprechend, wenn wir sie, wir verkaufen die Kisten nicht nur, sondern vermieten sie auch als Möbel und man kann entsprechende Holzrahmen noch als Verstärkung davor, die kann man anschrauben und dann biegen die sich nicht mehr so durch. Ja, super Sache, die Kisten, jetzt probieren wir aus, was man mit alles bauen kann, danke. Viel Spaß damit, danke. Philipp, der freundliche Mitarbeiter von der Republika Netzkonferenz, der uns gestern einen Anhänger voller Kisten ausgehändigt hat, 10 Euro habe ich pro Stück bezahlt, viel für diese schönen weißen Kisten. Ja, das ist teuer. Okay, man kann sie auch mieten. Ich kann mir auch überlegen, ob ich sie wieder zurückgebe, dann zahle ich nur 1,50 pro Stück. Aber ich finde die auch ziemlich gut. Die sind ja auch nagelneu, von 2014 kann man hier ablesen. Ne? Echt, das kann man an denen ablesen. Klar, lass uns mal so eine Kiste ganz genau analysieren. Also die ist 60x40x32 cm, also 60 und 40 breit und tief und 32 cm hoch. hat so wabenartige Plastikseiten, also offen wie so eine Bäckerkiste. Und unten sind Rauten drin. Rauten, genau, zwei Griffe. Zwei Griffe und weiß. Aus einem Spritzgussverfahren hergestellt. Das musst du gleich auch noch genauer erzählen, wie die hergestellt werden. Woran hast du jetzt gesehen, dass die von 2014 ist? Da ist hier wie so eine kleine Uhr aufgezeichnet. Da ist also eine Form Ziffernblatt. Wie so eine Art TÜV-Plakette auf genau, dem Auto. Genau, eine Form TÜV-Plakette. Also die ist hier von Januar, Februar, März, April 2014. Ah ja, okay, das kann man einfach sehen. Zwölf Monate sind da so eingeteilt. Die ist also gerade mal ein halbes Jahr alt, diese frisch. Kiste, und sieht echt noch gut aus. Weiß ist auch nicht so eine gewöhnliche Farbe, finde ich, bei diesen Kisten. Weiß wird fast immer verwendet für frischen Teig. Okay. Also wenn du in so einer Pizzabäckerei bist, dann haben die da immer so flache Kisten, Lebensmittel echt. Da ist dann so eine Gabel und so ein Weinglas drauf und weiß natürlich. Ja. Ne? Jetzt haben wir ja die Sendung, habe ich die Sendung geplant mit der These, dass man wahnsinnig viel aus diesen Kisten bauen kann. Also was mir alles eingefallen ist, man kann damit zum Beispiel so Urban Gardening Leute wie der Prinzessinnengarten, wo wir die Chili-Sendung gemacht haben, die lassen in diesen Kisten Pflanzen wachsen, da füllen die ganz viel Erde rein, die dann da irgendwie drin bleibt, oder Humus. Man kann mit diesen Kisten auch ein bisschen Möbel bauen, also Regale zum Beispiel. Man kann damit Sitzgelegenheiten bauen, wie auf der Republika, gerade wenn man da noch so Platten drauf macht. Man kann damit natürlich Sachen transportieren, man kann so Schubladenfächer machen, um Sachen drin aufzubewahren. Ich habe im Netz sogar ein Foto gesehen, wo Leute damit Lampen bauen. Was kann man damit noch bauen? Und überhaupt, teilst du die These, dass man damit wahnsinnig viel bauen kann? Jein. Also wenn das so toll ginge, dann hätte das, glaube ich, auch schon, hätten das auch schon so fancy Möbeldesigner wahrscheinlich schon viel mehr genutzt. Also man kann da mit Sicherheit auch zum Beispiel eine Bettstruktur bauen, indem man ganz viele Kisten der gleichen Höhe unter seine 2 Meter mal 2 Meter Matratze legt. Das habe ich auch schon gemacht im Garten bei uns, in so einer Datsche, aber da habe ich dann Bierkisten genommen. Tut's auch. Spannend ja, genau. Drum und dann hält's. Ne? Genau, oder ich habe es mit Kabelbindern und Latten gemacht, die dann da noch drüber waren, aber genau, das geht damit auch. Also das Gute ist auf jeden Fall daran, dass man eine relativ große Kubikmeterzahl hat, die man einfach so ausfüllen kann, in fast alle Richtungen ziemlich stabil. Ja, wobei, also die sind natürlich ausgelegt, dass man sie übereinander stapelt, und auf diesen Kisten steht das jetzt nicht, aber eigentlich ist bei den Kisten auch die Maximalbelastbarkeit nach oben hin immer mit ist auch aufgezeichnet. Mit, ja. Wie viele Kisten kann man draufstellen? Die wiegt jetzt ungefähr 2 Kilo. Das steht drauf, das Tara-Gewicht ist das, ne? Das Leergewicht einer Kiste. Aber das steht hier auch nicht drauf. Okay, das ist also eher so eine Arti-Kiste, bei der so eine Whitebox. Das ist eine White-Cube-Box, die ist für den Galerieraum um gedacht. Um Kunstkram zu sprechen. Wir haben ja auch noch ein paar andere Kisten da, die hast du mitgebracht. Spezialkisten, die gucken wir uns gleich an. Da gibt es ja dann ganz komische Kisten aus der Waffenindustrie und aus der Autoindustrie. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Das ist eine Stunde Netzbasteln. Heute die Euroboxen-Sondersendung. Wir widmen heute eine ganze Stunde, eine Stunde Netz, der Plastikkiste, die die ganze Welt bewegt, die die ganze Zeit um die Welt geschickt wird und Sachen transportiert, in der man auch... Nee, um die Welt gar nicht. Die wird komischerweise fast nur in Europa verwendet. Okay, das ist auch noch so eine Frage, die ich gleich mit Romain besprechen möchte, meinem Studiogast, der eigentlich Künstler ist und in seinem Atelier hunderte von solchen Kisten stehen hat. Und ich habe ihn heute dort besucht und habe mir mal angeguckt, was es da alles für Spezialkisten gibt. War doch nett heute, oder? War sehr nett. Genau, hören wir mal rein, die Reportage von heute in deinem Atelier. Wir bleiben in Neukölln, sind aber jetzt drüben im Atelier von Romain am Nachmittag, und du zeigst mir gerade ein bisschen hier deine Kistensammlung in diesem vielleicht 25 Quadratmeter großen Fabriketagenraum. Auf den Tischen sind verschiedene Spezialkisten aufgebaut. Wir haben gerade Mittagessen gemacht an einem Tisch, den du gebaut hast, aus Eurobehältern. Genau, ein Tisch aus Eurobehältern, der besteht eigentlich nur aus so ein paar gestapelten Kisten, die wiederum auf so einem kleinen Rollwägelchen stehen. Vielleicht so 70 Zentimeter hoch, das Ding. Und oben liegt einfach nur eine Multiplexplatte mit einem Stück Linoleum drauf. Und das hält einfach nur, weil noch ein paar Türstopper an jeder Ecke angebracht sind. Lass mal den Tisch kurz hochheben. Können wir gerne. Ganz vorsichtig, da steht noch unsere Brotzeit drauf. Yeah, so you see. Okay, wenn man von unten guckt, dann sind an den 4 Enden einfach so graue Türstopper-Plastikteile befestigt, und die sorgen dafür, dass die Platte nicht verrutscht. Genau, die kann man dann einfach so in die Kiste einlassen, und damit verrutscht es halt nicht. Ja. So, das ist eine Sache. Dann hast du da unten noch so stapelbare Kisten. Das ist interessant, dass die auch das gleiche Maß haben. Ja, auch das gleiche Maß, und die lassen sich ineinander schieben. Ja. Und das Gute ist jetzt, der Tisch ist jetzt 70 cm hoch, und jetzt können wir den aber einfach auch mal spielend um das Doppelte erhöhen, indem wir die Kisten einfach auseinandernehmen und diese ineinander steckbaren Kisten haben rechts und links so einen kleinen Hebel, den man umklappen kann. Ach, das ist ja total praktisch. Den kann man umklappen und dann kann man einfach... Die Engländer haben es ganz clever gemacht, ne? Und dann kann man einfach die nächste Kiste auf diese kleinen Stäbchen, die dann umgeklappt worden sind, einfach die nächste Kiste einfach da draufstellen. Die hat natürlich auch eine Einkerbung, damit sie nicht verrutscht. Und dann wird das Ganze gleich mal doppelt so hoch und dann hast du dann rollbaren Stehtisch draus gebaut. Was hast du hier für Kisten? Na, das sind Kisten aus Belgien. Die sind alle violett, bis auf zwei oben. Die sind eher relativ flach, vielleicht so 15, 20 Zentimeter hoch. 13, das steht 13. Hier auch drauf. 13 Zentimeter. An der Seite ist tatsächlich eine 13 eingepresst. Das, die Höhe der Kiste angegeben, aber halt auch das Modell der Kiste ist die Kiste Nummer 3. Ah, ist die für die Fleischindustrie oder was ist da besonders? In diesen Kisten hier war tatsächlich Fleisch, in diesen blauen, was unüblich ist. Aber in den violetten ist Fisch. Ah, okay. Da ist immer Fisch drin. Und das Tolle bei diesen Kisten ist, dass man die ebenfalls ineinander stecken kann, aber nur dann, wenn man sie einmal dreht. Dann sind die Kerbungen nämlich so gemacht, dass sie ineinander rutschen können. Wenn ich sie aber dann wieder rausnehme, umdrehe, dann verkanten die Kerbungen, beziehungsweise diese, wie soll man das am besten beschreiben? Ja, da sind so Kerben eingelassen, die entweder aufeinander stehen oder eben erlauben, dass die Kisten ineinander rutschen und dann hat man zwei verschiedene Höhen. Das sind also verschiedene Stapelkonzepte. Jetzt sind hier noch welche, die sind auf der einen Seite, also die sind so wie halbiert geschnitten, auf der einen Seite hellbraun, auf der anderen Seite dunkelbraun. Das wirkt erstmal unlogisch, wofür ist das gut? Ja, das sind zweifarbige Kisten, die sind halt aus diesem Kunststoff halt aber zweifarbig. Die eine Hälfte ist halt dunkelbraun, die andere ist halt so beige. Und das ermöglicht einfach, dass man schon von Weitem sehen kann, eigentlich, ob die Kisten jetzt gerade verwendet werden bzw. gefüllt sind oder nicht. Das heißt, wenn die Kisten gefüllt sind, dann ist halt die eine Seite dunkelbraun und die andere Seite beige, wohingegen sie, wenn sie leer sind, wieder ineinander zu stecken sind. Dann kann man sie ineinander schieben. Und dann entsteht natürlich ein Schachbrettmuster, ein Zickzackmuster. Dann sind das ist schick. Wofür, in welchem Bereich wird das verwendet? Ja, diese hier sind jetzt irgendwie für die Ernte von Wein gedacht und halt aber auch für Tomaten und andere Sachen vom Bauernhof. Also Ernten, so Bauernhofkisten sind das eigentlich, passen auch in ihrer bräunlichen Farbe dazu. Hier sind noch zwei rote Kisten, warum hast du die rausgestellt? Das sind ganz bekannte Kisten, das sind die roten Fleischerkisten, die man halt auch, die alle kennen. Die stehen genau, die hier hat einfach, ist eine rote Kiste, die hat kein Loch. Also die hat einfach einen festen, dichten Boden, da kann dann kein Blut rausfließen. So. Genau, und komischerweise habe ich hier ein anderes Modell, das ist aber sehr, sehr alt, das ist von 1976. Das steht woran da, sieht man das? Da steht hier immer drauf an diesen Zahlen, okay. Ziffern, das sind so Ziffernblätter eingelassen, an denen die Daten ablesbar sind. Die sieht auch schon ein bisschen ramponiert aus, verkratzt und eingedellt. Genau, die ist eingedellt und das Komische ist, dort sind eine Unmengen etwa 2,5 Zentimeter, im Durchmesser 2,5 Zentimeter große Löcher drin. Und auf dem ersten Blick sieht das so aus, als ob die nachträglich irgendwie da reingebohrt worden sind. Und ich habe jetzt aber erfahren, die wurde mal tatsächlich so hergestellt. Die hatten Löcher, aber war die dann auch für Fleisch geeignet? Konnte das Fleisch dann dadurch sozusagen absieben? Oder? Keine Ahnung. Das weiß ich einfach auch nicht. Das konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen. Ich vermute einfach, dass damals einfach die Vielzahl von Bauweisen dieser Kisten einfach noch nicht so ausgereift war wie heute. Und dass man da halt einfach so Zwischenmodelle gebaut hat mit der gleichen Gussform. Ja. Wie bist du an die Kiste gekommen? Die habe ich bei einem Vietnamesen durch viel, viel Verhandlung umtauschen können. War eine sehr, sehr schwere Verhandlung. Ging fast eine Woche lang. Okay, aber historisch. Aber historisch. Wir sind gerade im Atelier von Romain und die Sammlung, die fängt eigentlich da drüben an, im Flur. Da hast du ganz viele Kisten stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, das sind so 50 oder so, oder? Das hier sind mehr, das sind schon über 100. Okay. Das sind mehrere Stapel, 3 Meter hoch, aus Plastikkisten, alle bunt, alle in diesem 60x40 Format. Keine doppelt, alle Unikate in der Sammlung Unikate, davon gibt es natürlich ganz viele. Viele sind geklaut, viele sind gefunden, manche sind auch getauscht worden. Und hier handelt es sich eigentlich überwiegend um Kisten, die man eigentlich aus der städtischen Landschaft eigentlich so kennen kann. Wobei hier viele aus der Schweiz stammen, aus Frankreich, aus dem Norden. Ernst Sutter AG steht auf einer Kiste drauf. Manche sind beschriftet, auf einer ist so eine Krabbe drauf und da steht Bianchi. Bianchi, das ist ein ganz großer Fischlieferant für die Schweiz und den Norden Italiens. Die gibt es auch in anderen Farben. Dann eine Kiste, da steht Bigler drauf in weiß. Was ist das? Bigler, das weiß ich leider gar nicht so genau. Aber ich vermute, Bigler ist eine Firma, die also verpacktes Essen eigentlich an Tankstellen liefert. Okay. Die findet man immer dort. Jetzt haben wir hier diese vielen verschiedenen Kisten. Wie machst du das, wenn du, sagen wir mal, die Bianchi-Kiste rausnehmen möchtest? Weil da steht ja noch ein, zwei Meter, andere Kisten stehen noch oben drauf. Genau, die steht mittendrin. Die sind jetzt auch alle leer. Die haben so ein Leergewicht von etwa 2 Kilo. Je nachdem, woher sie stammen. Je wohlhabender das Land, desto schwerer wird die Kiste, weil mehr Material. Wenn man die einfach jetzt so nimmt, ich streng mich schon an. Und man nimmt gerade so einen 1,50 Meter hohen Stapel. Das ist mehr, das sind 1,80 hier schon. Ja. Und da kann man die einfach so nehmen und man könnte denken, mein Gott, sie fällt uns jetzt auf den Kopf, weil die steht jetzt schon in so einem 45-Grad-Winkel. Das ist wirklich, das sieht gefährlich sehr, sehr aus. Schräg, aber es kippt halt nicht, weil die Verankerung der Kisten das dazu beiträgt, dass es halt eben nicht runterrutscht. Und das ist der wesentliche Aspekt. Dann gehen wir mal zurück von der Sammlung von Romain in seinem Atelier zurück ins Radiobüro. Hier ist das Radiobüro und der wesentliche Aspekt, Romain, ist also, dass die Kisten stapelbar sind. Ja, die sind stapelbar. Die sind stapelbar und also eigentlich leitet sich ja das Format dieser Kiste von der Europalette ab, ne? Die kennen wir ja auch alle. Genau, auch ich würde dich gleich. Vom Bett bauen übrigens. Ja, zum, genau, Betten sind auch Euromaß. Betten, nein, nur die Kiste, also nur die Palette, die man da drunter schiebt, weil die Leute natürlich keinen Lattenrost sich kaufen wollen. Ach so, alles klar, ja stimmt. Ich will dich gleich noch mehr auch zu der Geschichte von den Plastikkisten befragen. Wir müssen uns aber zwischendrin auch nochmal überlegen, was wollen wir jetzt eigentlich mit diesen Kisten, die ich extra hierher geschafft habe, bauen. Also ehrlich gesagt, hast du schon was gebaut, ein Regal? Ja, sieht so ein bisschen wackelig aus, ne? Ja, da muss man dann Kabelbinder verwenden und mit denen das Ganze zusammenbinden. Ginge natürlich. Also es gibt ja immer das Problem. Das Regal besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kisten. 7 Kisten, schon fast 1,80 hoch. Ne? Daran sieht man auch, dass dass 2 in der Höhe, genau. 2 Hochkantkisten sind so hoch wie 3 Kisten, wenn sie breit aufgestellt werden. Das ist dann auch genau das ist der Trick. Das 60. ist dann auch genau das Palettenmaß. Ne? Ah ja, also, stimmt. Das ist 1,20 mal... Das ist die wunderbare 20. Welt der Euromaße. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Kennt ihr das Geräusch? Das sind Kabelbinder. Das ist auch so, eigentlich schon fast eine Sondersendung wert, der Kabelbinder, aber ich glaube, wir benutzen ihn einfach immer so oft genug zwischendrin. Romain, unser Studiogast, der hat gerade die Kisten zusammengebaut. Bist du zufrieden damit, wie sie jetzt hier als Regal halten? Also als Bohème-Künstler selbstverständlich gebe ich mich auch mit so einem wackeligen Regal zufrieden. Hab ja sonst nichts. Ja, das ist schon so, naja, es ist jetzt auch nicht wirklich alles perfekt zusammengezogen mit den Kabelbindern. Wird das auch sind nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt das, solche Plastikkisten. Das wird auch ich finde, klappen, es sieht schon ganz gut designermäßig aus. Naja. Aber so, naja. Schon so DIY, ne? Schon auch so DIY. Ich meine, darum geht es ja in dieser Radiosendung. Das ist übrigens eine Stunde Netzbasteln auf D-Radio Wissen am Mittwochabend. Und wir senden aus dem Radiobüro die Plastikkisten-Sondersendung, weil diese Plastikkisten, die haben was ganz Besonderes, nämlich die sind immer gleich groß und deswegen sehr praktisch universell einsetzbar, Roman. Also das ist jetzt noch nicht so richtig das Perfekte, das Regal. Wir können nochmal diese sehr schwere Werkzeugkiste reinlegen. Tun wir mal. Und gucken, was passiert. Die wiegt bestimmt 15 Kilo. Die liegen jetzt hier so in eins dieser Fächer rein und... Na, hier hält's, ne? Es hält. Ja, das... Aber in eines der oberen Fächer, also auch von der Höhe von über einem Meter unten, ist es auch noch nicht richtig gut mit Kabelbinder zusammengebaut. Also so richtig stabil wird's, glaube ich, auch nicht, weil natürlich diese blöden Kisten, auch die Auflagefläche der Kisten übereinander ist relativ gering. Man will die ja möglichst leicht halten. Und deswegen sind die Verstrebungen natürlich ähnlich wie bei Mies van der Rohe-Bauten. So gemacht, dass sie halt dass sie stapelbar sind, aber dass, wenn sie jetzt so offen in den Raum reingucken, ja, genau, eben nicht so gut die Statik, haltbar sind. Die Statik dieser Kisten ist halt anders konzipiert, ne? Und deswegen, das biegt sich so ein bisschen. Kaputt gehen wird es nicht, ne? Aber ja, ist egal. Wahrscheinlich könnte man da jetzt auch hochklettern. Ich würde sagen, wir bauen als nächstes damit. Wir sind ja hier so wie so ein Pop-Up-Store. Ganz schnell können wir hier das, was wir bauen, umbauen. Wir bauen als nächstes Zwickzange, Kabelbinder weg. Deck damit. Bauen wir eine Treppe. Ja, lass mal so, lass uns mal erstmal das auseinander. Ich hebe Starway to Heaven. Den Werkzeugkasten wieder raus. Hat immerhin gehalten. Also eine Treppe wäre natürlich gut, weil dadurch, dass die Kästen jetzt durchsichtig sind, da könnte man auch eine Lichterkette noch reinlegen und jedes Mal, wenn ich eine Kiste erklimme, leuchtet sie auf. Wäre eine Variante. Ja, ne? Könnte man machen. Wir haben hier oben so eine Art Hochebene über unserer Studio-Sprecherkabine im Radiobüro. Werden wir sie erreichen? Mal gucken, ob wir es schaffen da hoch. Können wir natürlich auch ausrechnen. Lass uns mal zwischendrin, Roman, der ist jetzt hier ganz beschäftigt, damit die Kisten zusammenzustellen. Ja, aber geh mal zur Seite. Ja, schieb mal hier rüber. Erzähl mal zwischendrin was über die Geschichte von den Euro-Kisten. Habe ich das richtig recherchiert, dass es 1961 begann? Nee, das ist viel älter. Das, okay. Also da gab es schon Bestrebungen nach Standardisierung, die sind, glaube ich, ich wollte schon gerade sagen, so alt wie die Menschheit, ne? Aber das stimmt natürlich nicht ganz. Aber ich weiß, dass 1890 gab es in den USA schon einen Kongress darüber, dass man halt die Fässergrößen standardisieren könnte, damit der Transport und vor allen Dingen das Umladen der Fässer schneller ginge. Ja. Daher stammt übrigens auch dieser Begriff des Hochstapelns. Du stapelst hier auch gerade ganz schön hoch, muss ich sagen. Hoch, ne? Du hast hier eine Treppe gebaut. Schon wieder fertig. Ging wahnsinnig schnell. Geht super schnell, das stimmt. Das ist echt geil. Praktisch mit diesen Dingern. Ich mache jetzt ein geil. Foto davon und twitter das auf Netzbasteln. Dann könnt ihr euch ein Foto davon angucken. Hier. Schau. Bumm. Zack, zack. Super, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Stufen. Geh mal hoch. It doesn't light. The steps do not light. Die leuchten noch nicht, aber biegen sich auch ein bisschen durch, wenn du dich draufstellst. Aber ich stoße jetzt auch schon mit dem Kopf. Wir sind jetzt beide auf 2 Meter hier im Radiobüro mit diesen Kisten. Es funktioniert. Es steht relativ stabil. Warte, jetzt bleib mal da oben, balanciere und ich mache ein Foto von dir. Man steht ganz gut. Also, ja. Wenn ich jetzt von hier oben auf den Kisten reingucke, dadurch, dass ich über diese Rautenmuster übereinander gestapelt habe, entsteht natürlich so eine Art von Op-Art. Das heißt, diese Übereinanderschichtung der vielen Rauten ermöglicht so eine Durchsicht, die aber gleichzeitig wieder eine größere Raute. Also es entsteht Op-Art-Kunst. Ja, das Wahnsinn. Ist die Op-Art-Treppe aus Eurobehältern. Okay. So, jetzt haben wir eine Treppe gebaut, die twitter ich gerade bei twitter.com/netzbasteln. Da findet ihr Bilder von der Sendung. Könnt auch einfach auf netzbasteln.de gehen oder auf die radiowissen.de. Roman, jetzt erzähl mal weiter von der Geschichte der Europaletten, weil damit ging es ja dann weiter, dass diese Dinger genau 60 mal 40 Zentimeter groß sind, oder? Ja, also wie es zu diesem Maß kommt, ist auch nicht so richtig klar, ne? Die haben dann einfach, das hat was mit dem Schienenmaß zu tun. Mhm. Irgendwann haben sie beschlossen, wir müssen ein einheitliches Schienenmaß haben und die dann können auch alle Eisenbahnen überall hinfahren. Und die müssen dann natürlich auch beladen werden, weil Handel ist was Tolles, ne? Wir wollen das ja alle, das Freihandelsabkommen, ich nicht, aber... Ja, das will ich auch nicht, aber damals, genau, so war das dann bei den... Und dann haben die das Maß der Europaletten zuerst festgelegt. Das ist wohl 1961 spezifiziert worden. Und die Palette ist einfach nur gut, damit man mit dem Gabelstapler halt da drunter fahren kann und das Ganze aufladen. Und die ist halt aus Holz. Früher gab es ja auch schon immer so Weinkisten, die irgendwie standardisiert waren, aber dann kamen halt irgendwann diese Plastikkisten. Und von denen passen genau 4 nebeneinander auf so eine 21x80... Lass mal, ich muss mal überlegen. Es gibt auch unterschiedlich große Paletten mittlerweile. Das ist ja, aber diese Standard-Europool-Palette ist eben 1,20x80. Genau, das ist die Standard-Europool-Palette. Genau, und Pool heißen die ja deswegen, weil die dann immer so getauscht werden im Handel, ne? Also so, weil man... Man hat halt einen Pool, man hat eine bestimmte Anzahl an Paletten in seinem Besitz und man will ja nicht immer die gleiche haben, aber die gibt man natürlich auch weg, wenn irgendein Gemüsehändler eine Palette volllädt mit seinem Gemüse und die aus Spanien dann hierher verfrachtet, dann holt er sich natürlich nicht genau die gleiche Palette zurück, aber kriegt eine gleichwertige auch aus dem gleichen Pool. Ja. Und die gehört dann weiterhin ihm. Das ist wie so ein Leihsystem. Ist das bei den Kisten auch so mit dem Leihsystem? Ja, jein. Also es gibt ein paar Poolfirmen. Es gibt ein paar Poolfirmen, die, die haben dann, also man kennt, auch diese hellblaue Gemüsekiste, die immer bei den Türkenmärkten verwendet wird zum Gemüse präsentieren. Die ist auch so ein Kunststoff. Okay. Und die stammt auch von der Europool-Gesellschaft da. Und sonst findet man halt diese Kisten oft auch, das sind dann geschlossene Kreisläufe, in denen die dann irgendwie durch die Gegend, das sind mehr so bei so lokalen Sachen. In München oder so haben die, das sind natürlich sehr wohlhabende Gegenden, die haben dann, die lassen sich dann einfach eine gewisse Anzahl von diesen Kisten anfertigen. Die werden dann auch gebrandet regelrecht. Da steht dann drauf, die gehören jetzt. Genau, oder gestohlen bei. Das steht dann oft auch drauf. Geklaut bei oder entwendet bei. Und dann haben dann Bäcker und alle möglichen Leute ihre Kisten mit ihrem Logo drauf. Das ist dann so eine Heißprägung, die da drauf gemacht wird. Genau, und diese Teile sind meistens lebensmittelecht. Nicht immer. Also viel, ich meine, das ist natürlich auch ein Aufpreis, ne? Lebensmittelechter Kunststoff ist natürlich teurer. Okay. wenn sie Lebensmittel transportieren, müssen sie lebensmittel echt sein. Aber die, die halt andere Sachen transportieren, müssen das nicht sein. Ne? Also wenn man da drin Sprengköpfe transportieren will, dann hat man... Es ist ja egal, ob die jetzt Lebensmittel echt sind oder nicht. So eine Kiste, mit denen man Sprengköpfe transportieren kann, die hast du auch nicht dabei. Ich wollte jetzt noch kurz eine Frage insgesamt, also diese Maße, die gelten dann auch eben für zum Beispiel Hühnerkisten, hast du gesagt. Also Hühner werden in so kleinen Teilen aufbewahrt oder zumindest verschickt in LKWs. Genau, die sind dann auch in so Kisten. Die sind etwa auch genau, sehen ziemlich genau aus wie diese hier. Die wir hier im Studio haben, diese weißen 32 cm und 60 mal 40 cm breiten Kisten. Die haben dann eine Klappe, da kann man das Huhn dann rausholen. Okay. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Bei einer Stunde Netz basteln auf die Radio Wissen am Mittwochabend ist die nächste Ausbaustufe erreicht, die wir hier mit den Kisten gebaut haben. Jetzt haben wir so einen Quader. Der ist, so einen Meter hoch ungefähr. Der ist 1,20 breit und 1 Meter lang. Also ist einfach so ein viereckiges Ding und den nutzen wir jetzt als Präsentationstisch, Rimmer. Ja, da stehen jetzt zwei Kisten drauf, eine graue und eine schwarze. Das sind ganz besondere Spezialkisten. Subversiv. Die du zeigen willst, aber wollen wir, nee, das sind alles so Klappkisten. Dann machen wir erstmal die Spezialkisten, die du mitgebracht hast. Weil es reicht ja nicht aus, hier so diese normalen weißen Kisten zu haben, in denen kann man Sachen hin und her schicken, aber das sind die Kisten, die keiner zu sehen bekommt. Okay, auf die bist du auch richtig stolz, habe ich das Gefühl. Ja, weil die war auch echt schwer zu ergattern. Ja, also eine ist schwarz und eine ist grau. Fangen wir mal mit der schwarzen an. Nein, fangen wir mit der grauen an. Okay. Die kommt aus Wolfsburg, glaube ich. Die kommt aus Wolfsburg, die ist nicht besonders hoch. Was, 15 cm? 20? Steht auch gar nicht drauf. Das ist ja, das dürften schon 20, 19 ist es wahrscheinlich. 19 cm, eben auch dieses Standardmaß 60 x 40 cm. Und die hat aber ganz viele merkwürdige Einkerbungen. Die hat einen Deckel, der wieder so ein bisschen nach innen geht. Die sieht überhaupt nicht aus wie eine Kiste, die für Menschenmanipulation gedacht. Also und die hat dann auch noch so Gurte dran, hier so Spanngurte, mit der man sie zumachen kann. Und auf der Seite steht 70A 112 976 für Gurtstraffer Tara 3,6 Kilo. Tara 3,6 Kilo, das heißt, diese Kiste wiegt im Leerzustand 3,6 Kilo. Ja, gar nicht so. Richtig schwer. Ja, ja. Jetzt kann man die an diesen Spanngurten aufmachen, oder? Muss man die die kannst du lösen. Lösen? Löst es mal, so. Dann kannst du sie hier aushängen. Dann kann man sie aushängen, okay. Zwei kleine rote Straffer. Interessant. Ja, noch dieser Deckel, der hat oben 8 so kleine Fächer, in die man was reinlegen kann. Das ist auch dafür gemacht, damit die Maschinen da besser reingreifen können. Also lass mal aufklären, das ist eine Kiste aus der Autoindustrie. Genau, die ist nur dafür eigentlich konzipiert und deswegen sieht die halt auch so eben nicht für die Handhabung von Menschen, die sieht einfach aus wie eine. Die sieht einfach aus wie eine Erweiterung eines Roboters. Die sieht aus wie so eine. Stimmt, die sieht echt cyborgmäßig aus. Genau, die hat auch nicht so richtig gute Handgriffe für Hände, sondern eher für. Die ist nur dafür gedacht, dass da irgendwelche kleine Minigabelstapler reinfahren können, irgendwelche Greifarme dran greifen können, damit die Laserstrahlen besser ablesen können. Das kann man hier. Das sind diese Dinger übrigens hier. Wo sind diese Teile? Hier. Die Dinger da. Ach, da sind so Löcher dran und so kleine Kalibrierungsteile. Genau, wozu sind die da? Das ist genau dafür da, damit die Maschine weiß, wann und wo sie greifen muss. Ah, okay. Dafür ist es genau. Und diese Teile rasen also dann so über die Fließbänder und da sind dann irgendwelche Blinkerrelais drin oder irgendwelche Birnchen so oder irgendwelche Motorteile. Und dann kommt die Maschine, greift sich das, macht den Deckel auf. Ach, den kann die auch von selber greifen. Wo greift die den Deckel, wenn die den aufmacht? Keine Ahnung, irgendwie hier so. Wahrscheinlich. Ja, oder auch manchmal machen die es ja mit Vakuum. Ja, das kann auch gut sein. Ja. Also ich habe noch nie an so einem Fließband gestanden, aber die werden auf jeden Fall in diesen... Also ich weiß, dass Wolfsburg ist anscheinend auch ein Großmeister der Logistik für genau solche Geschichten. Okay, jetzt innen drin ist dann sind so Pappfächer drin, aber die ganze Kiste wirkt auch so doppelwandig. Ist sie aber gar nicht wirklich, ne? Aber sie die hat ist doppelwandig, die ist okay. Doppelwandig, klar. Warum das? Weil die einfach extrem beladen wird. Da sind dann einfach schwere Teile des Motors wahrscheinlich drin oder irgendwelche. Okay, das heißt, die kann richtig Gewicht ab und dann stapeln aber von denen auch 100 übereinander oder nicht 100, aber das weiß ich 10. gar nicht. Also ob die so viel übereinander gestapelt werden, weiß ich gar nicht. Aber sie müssen einfach innen, muss da halt viel drinnen liegen können, ohne dass sich die Kiste großartig durchbiegt. Ja. Ein Foto dieser Spezial-Autokiste gibt es auf dieradiowissen.de und dann durch zum Netz basteln. Da sind verschiedene Fotos aus Romans Atelier. Jetzt hier im Radiobüro mache ich auch nochmal ein Foto von der Spezialkiste Nummer 1. Dann holen wir die Nummer 2 gleich runter. Genau, und die Nummer 2, das Foto ist sogar schon hoch oben auf der Webseite. Bei Twitter. Also die ist interessant. Wie bist du an die gekommen, an die Autokiste? Die hat mir so ein Zukunftsforscher besorgt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob er die mitgehen lassen hat. Psst. Also, dann kommen wir jetzt zu der schwarzen Kiste, die hier auch noch auf unserem Verkaufstisch liegt, der auch noch aus Kisten gebaut ist. Die sieht auch so ähnlich robotermäßig aus, ist aber total dunkelschwarz und hat so gelbe Warnschilder dran. Die sehen so ein bisschen aus von der Farblichkeit wie so Nuklear- oder Laserwarndinger. Die kann nicht durchleuchtet werden. Okay, warum soll die auch durchleuchtet werden? Also, oder warum soll die nicht durchleuchtet werden können? Da sind wahrscheinlich Inhalte drin, die nicht durchleuchtet werden sollen. Da steht drauf D61 ESD. Ich weiß nicht, ob das Modell, die Modelle, das kann ich, konnte ich alles nicht genau herausfinden. Ich weiß nur, dass die bei Georg Utz auch produziert wurde. Das sind so mit die Erfinder des Druckgusscontainers, des Druckguss, Druckgussverfahrens halt auch. Die meisten Kisten werden so hergestellt. Es gibt auch so einen Vakuumdruckguss oder Vakuumzugguss. Okay. Da werden dann so Granulate eingesprüht in so eine Form, die dann unter Vakuum erhitzt wird und irgendwie so, dann ist die Kiste da. Okay, verrückt. Du warst aber noch nicht an so einem Fließband, wo diese Kisten hergestellt wurden? Nee, das mache ich jetzt. Okay. Die Tage fahre ich da mal hin. In so eine Fabrik und lässt dir zeigen, wie das funktioniert? Genau, da will ich alles sehen. Ich hätte ja gern so eine Kiste, die wie so aussieht wie so Batik. Okay, so eine, aus so verschiedenen Farben. So eine Hippie-Kiste. Ich habe neulich so ein YouTube-Video gesehen, wo Leute aus verschiedenen Plastikflaschen, so Waschmittel oder irgendwelchen Kram, den man halt so zu Hause hat, so Müll, der anfällt, aus Polyethylen. Ich glaube, das ist das gleiche Material wie diese Kisten auch meistens, Polyethylen. Das, ich glaube, Polyethylen, davon gibt es viele Formen, oder? Kann sein, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls kann man das, wenn man das einpackt in Backpapier oder in so ein spezielles Papier und dann in so einen Sandwich-Toaster legt, das ist so ein Granulat davon, dann kann man halt neues Plastik schmelzen und das sieht genauso Batik-ESO-mäßig aus. Das haut hin, weil diese großen Firmen, die diese Euro-Behälter herstellen, das sind auch Großmeister des Recyclens. Die lassen sich für umsonst vom Staat ganz viel so einen Plastikmüll geben und schaffen daraus dieses Granulat durch Erhitzung und das ist genau das, woraus dann auch die Kisten gemacht werden. Genauso wie diese hässlichen Plastikstühle, die auch überall rumstehen. Das kann sein. Das habe ich gelesen im Fluter. Fluter ist dieses Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung und die haben gerade eine Plastikausgabe. Das ist sehr, kann ich empfehlen. Sehr interessant. Gibt es auch auf fluter.de. Da lernt man auch sehr viel über Plastik und wie das recycelt wird und wie genau diese Schritte sind. Und natürlich ist es leichter, schwarzes Plastik als recycelt zu verwenden, weil da müssen sie einfach eine dunkle Farbe dazukippen. Klar. Im Gegensatz zu weißem. Und jetzt hier diese Kiste, sagst du, die kommt aus der Waffenindustrie? Genau, die verwendet die Waffenindustrie, um da drinnen ihre Sachen zu transportieren. Okay. Pistolen, Sprengköpfe, alles Mögliche. Krass. Das ist echt heftig, ich finde es auch krass. Ja, naja, aber so steht jetzt halt hier diese Kiste im Radiobüro und das, unser Gast ist Roman Löser, der ist eigentlich Künstler, aber hat ein gewisses Faible für solche Plastikkisten. Vielleicht klären wir später noch ein bisschen genauerer auf, warum erstmal noch kurz die Hundreds mit Circus und dann gucken wir uns noch mehr Klappkisten an und reden über nationale Unterschiede bei diesen Kisten. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Uns bleiben noch 10 Minuten, Romain, um über Plastikkisten zu reden. Du hast ja hier noch so Fotos von, wie die eingesetzt werden, zum Beispiel als Träger für Gurken. Und ist es denn jetzt eine Legende oder stimmt es, dass Gurken sich genau an dem Maß dieser Plastikkisten bemessen? Also dass die Euro-Gurke, die auch nicht besonders krumm ist. Ja, wir züchten jetzt auch Kinder in Euro-Maß-Format, ne? Nee, aber ist es bei Gurken so? Ja, bei allem, was wir konsumieren. Also der Joghurt, vom Joghurtbecher bis hin zu, also die meisten Produkte, die in den Regalen stehen, sind natürlich in irgendeiner Weise genormt und natürlich auch entsprechen auch dieser Norm, die man halt von diesen Euro-Behältern halt so kennt, ne? Dass das dann alles durch diese Größe, die diese Euro-Behälter innen bieten, dass das dann da möglichst effizient reinpasst. Genau, das muss man drauf achten. Ja, und die Pappkisten, die man kriegt, die sind auch immer in dieser Größe. Die Kartons haben natürlich auch immer entweder halbe. Und die LKWs auch. Ja, die LKWs, also die in Europa. Ja. Das Einzige, was nicht so ist, sind die Seekontainer, ne? Genau, es gibt den ISO-Container und das ist dieser Übersee-Container und es gibt natürlich auch den Euro-Container. Die haben auch nicht die gleiche Größe. Das heißt, so ein Schiff ist dann entweder für ISO- oder für Euro-Container gebaut. Wenn ein Schiff aus den USA nach Rotterdam kommt, dann passiert das, was schon immer passiert ist und daran verdient der Hafen halt auch Geld. Es wird halt umgeladen. Okay. Der eine Container, also wenn man denn den Inhalt denn schon dort entladen haben möchte oder umgeladen haben möchte, aber normalerweise ja, wird das halt alles da rausgenommen und in den anderen Container reingepackt und dann weiter. Krass, ja, damit verdienen dann die Häfen ihr Geld. Also wenn man sich mit diesen Systemen beschäftigt, dann kriegt man darüber, wie die Welt so läuft, schon noch ein bisschen mehr mit. Warum beschäftigst du dich so viel mit Plastikkisten? Als Künstler. Und wie? Also du malst Bilder, auf denen Gurken drauf sind zum Beispiel, aber das ist Ist ein totaler Joke. Das ist ein reiner Witz. Also das mache ich überhaupt nicht. Es gibt, das Interessante ist an den Kisten, dass also ich betreibe anhand dieser Kisten eine Form von europäischer Farbanthropologie, wenn man das so nennen möchte. Man sieht ja, dass die Kisten ganz unterschiedliche Farben haben. Du hast festgestellt, dass die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sind. Also du kannst sozusagen kulturelle Farbvorlieben kannst du anhand der Kisten ablesen. Also die Kisten gibt es natürlich in bestimmten Farben, die entsprechen wahrscheinlich dem RAL-Farbtonfächer. Ja. Und dann kannst du davon, kannst du den Katalog aufschlagen und sagen, ich hätte gerne diese und diese Kiste in der und der Farbe. Und wenn du dann genügend Geld hinblätterst, kriegst du dann die Farbe auch. Und das ist auch genau das, was passiert halt in Süddeutschland, sagen wir mal um Stuttgart rum. Dann gibt es ein paar Handwerker, die sagen, oder ein paar, Brotlieferanten, die wollen dann halt eine Kiste haben in ihrer Farbe. Und wenn man so die Anzahl der gesamten Brotlieferanten sich dort anguckt, sieht man, Mensch, die haben ja da eine Farbpalette am Start, die entspricht auch irgendwie dieser Landschaft, diesem Landstrich und wahrscheinlich auch der Kultur, die dahinter steht. Du hast auch vorhin gesagt im Atelier, dass je nach Land die Qualität der Kisten unterschiedlich beschaffen ist. Reichere Länder haben ganz klar, hochwertigeres Plastik und sie haben auch unterschiedliche Klappsysteme. Die haben die besseren Klappsysteme. Welche? Die reichen Länder. Du hast jetzt hier noch ein paar so Kisten zum Klappen mitgebracht, die können wir jetzt nur kurz angucken, weil es ist gleich 21 Uhr. Das ist eine EPAL-Kiste, ne? EPAL-Kiste, die hat ein bisschen anderes Europol-System, genau. Eurosysteme. Okay. Die kann man dann verleihen. Sehr preisgünstig. Okay. Sehr praktisch. Hier ist eine große Kiste, die sieht eher so aus, was man so, wo man seine Weekend-Feeling-Einkäufe reinpackt. Genau, so eine ist. Genau, die ist eher so durchsichtig, Leute. So ein bisschen so zu Hause-mäßig. Oh, da ist auch so ein eine Monika Bär-Buse ist da drauf. Da ist ein rosa Aufkleber drauf. Hier ist noch so eine grüne. Unterschiedliche Grüße an Monika. Klappdinger. Und du hast auch so eine Art Katalog angelegt. Von solchen Kisten, den gibt es auf romalöser.net, stimmt's? Ja, ich kenne die Website, glaube ich, gar nicht auswendig. Aber wenn man Eurobehälter eingibt, Eurobehälterkartei oder sowas, da ist mal eine Sammlung drauf abgebildet. Die ist also auch nicht vollständig, aber. Okay. Da kann man dann schon mal so. Die Plastikkisten. Da sieht man schon mal die Farben. Kann man sich dann aussuchen, bei mir bestellen. Kriegst du dann signiert. Und wie malst du dann mit Plastikkisten? Das ist jetzt vielleicht auch die letzte Frage. Das sieht am Ende eigentlich aus wie polychrome Bilder. Ich versuche die Farben halt möglichst getreu mit Aquarellen nachzumachen. Dann mache ich große monochrome Flächen, die sind auch 40 x 60 cm groß und die einfach nebeneinander auf großen Papierbögen nebeneinander gesetzt werden und die entsprechen dann irgendwelchen bestimmten Kulturregionen wie, was weiß ich, Brüssel oder so. Okay. Und dann kann man sich auch wahrscheinlich angucken auf deiner Webseite. Was wir jetzt hier noch aufgebaut haben während der letzten Musik ist eine Mauer aus solchen Kisten, geht natürlich damit auch. Wenn man es jetzt füllen würde, könnte man ein Haus draus bauen. Wir machen das jetzt als Reminiszenz an den Mauerfall vor 25 Jahren und reißen gleich diese Mauer ein. Vorher möchten wir uns noch verabschieden. Das war eine Stunde Netzbasteln. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ihr könnt die alten Sendungen nachhören auf netzbasteln.de oder da auch die Bilder angucken auf netzbasteln.de, die Links zu D-Radio Wissen und so weiter. Vielen Dank, Roman, dass du gekommen bist, die Kisten mitgebracht hast. Another box in the wall. Ja, genau, wir reißen jetzt ein. Los geht's, das an. Warte, ich mach das Mikrofon noch an. Wand aus jeweils 4 Kisten in der Höhe und es könnte jetzt ganz schön rumpeln für unsere Nachbarn. Also, reiß die Mauer nieder. Ja. Hey. It works. Das sind Kiel. Tschüss. Ciao. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.